Familie, auf der du standst, die ist nicht von Bedeutung. Als freier Soldat sind wir alle gleich, das fehlt nur Mut und Leistung. Für Robert van Lender war nicht entstehen gleich, für Robert van Lender lohnt es sich wieder zu sein. Für Robert van Lender war nicht entstehen gleich, für Robert van Lender lohnt es sich wieder zu sein. Gemeinsames Feind und in den Gesinnen Europas.